mal auf, stell dir mal vor. Wir beide wären in einen Computer einprogrammierte Wesen. Sitzen hier, trinken Whisky. Würden dabei unsere eigentlich nicht vorhandene Umwelt sehen, als wäre sie real. Natürlich. Eine elektronisch vorgespiegelte Umgebung ist für ein elektronisches Wesen in der Wirkung real. Es ist Anfang der 70er Jahre. Am fiktiven Institut für Kybernetik und Zukunftsforschung wurde ein Supercomputer namens Simulacron 1 entwickelt. Nahezu 10.000 sogenannte Identitätseinheiten leben hier in einer Kleinstadtsimulation und werden über Bildschirme beobachtet. Diese Identitätseinheiten, die aussehen wie wir, ahnen nicht, dass sie lediglich aus Schaltkreisen und einprogrammierten Gefühlen bestehen. 10.000 Menschen? Das sind doch Menschen, oder? Wie man es nimmt. Für uns sind das natürlich nur Schaltkreise, aber sie selbst. Sie selbst leben wie wir. Bauen Straßen, hören Musik, essen. Und schlafen miteinander? Auch das. Schlafen miteinander. Haben Spaß. Bekommen Kinder. Der Wissenschaftler Fred Stiller, der hier so bereitwillig Auskunft gibt, hat allerdings einen fürchterlichen Verdacht. Könnte es sein, dass nicht nur diese Kleinstadt von Simulacron 1 eine Scheinwelt ist? Wäre es nicht ebenso denkbar, dass auch seine Wirklichkeit lediglich eine Computersimulation ist, programmiert von Menschen, die eine weitere Ebene über ihm existieren? Ich denke. Ja. Also bin ich, ne? Naja. Doch, ich existiere. Und doch bin ich nicht der Einzige, der sich mit dem Gedanken befasst, dass nichts wirklich existiert, oder? Nein. Eben, schon Plato hat die letzte Realität lediglich in der reinen Idee gesehen und erst Aristoteles. Der hat die Materie als passive Nichtsubstanz begriffen, die nur durch Denken Realität produziert hat. Dieses Gedankenspiel einer Welt am Draht martert Fred Stiller so lang, bis er glaubt, verrückt geworden zu sein. Er kann nicht mehr unterscheiden, wo oben und wo unten ist. Er wird für wahnsinnig erklärt. Er wird zur Fahndung ausgerufen und er wird verfolgt. Dabei zweifelt Stiller auf ähnliche Weise wie schon so viele Denker vor ihm. Klassisch ist das Gedankenspiel des chinesischen Philosophen Zhuangzi, der von 365 bis 290 vor Christus gelebt hat. Zhuangzi träumte einst, er sei ein Schmetterling. Dann wachte er auf und wusste plötzlich nicht mehr, ob er nun ein Schmetterling sei, der von einem Philosophen träumt, oder ob er nicht doch der Philosoph Zhuangzi sei, der aus einem Schmetterlingstraum aufgewacht ist. Befände er sich allerdings nur in einem Traum, wäre nichts, was er sieht, real. Und genau an dieser Verwirrung krankt auch Fred Stiller in Welt am Draht, nachdem er sich an die Rechnerwelt von Simulacron 1 angeschlossen hat und in die von ihm selbst geschaffene Simulation eingetaucht ist. Stopp, Sie ziehen da gerade an Ihrer Zigarette. Sind Sie sicher, dass das eine Zigarette ist? Das ist die Idee einer Zigarette. Gewiss. Die echten Zigaretten werden woanders geraucht. Nämlich da, wo richtige Leute auf richtigen Stühlen sitzen. Ist das ein Stuhl? Sagen Sie, das ist ein Stuhl. Das ist ein Stuhl. Das ist kein Stuhl. Aber das ist die Idee. Eine Idee. Der Mann ist verrückt. Auf die Vokabel haben wir uns längst geeinigt. Mit dem Gedankenexperiment der Gehirne im Tank wollte der amerikanische Philosoph Hilary Putnam im Jahr 1981 eigentlich beweisen, dass wir zweifelsfrei in der echten Wirklichkeit leben. Die Popkultur hat das wenig interessiert. Infolge dieses Gedankenspiels sind etliche Filme entstanden, die sich der unheimlichen Vision einer vorgespiegelten Wirklichkeit bedienten. Darunter waren Blockbuster wie Matrix mit Keanu Reeves, die Truman Show mit Jim Carrey oder auch Vanilla Sky mit Tom Cruise. Selbst Rainer Werner Fassbinders Welt am Draht wurde 1999 von Hollywood adaptiert unter dem Titel The 13th Floor. Der Film spielte 18,5 Millionen Dollar ein, jedenfalls in unserer Realität.